Zum 70. Gründungstag des Instituts für Sprachwissenschaft in der Akademie der Gesellschaftswissenschaften fand am 2. Februar im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Seminar des Bereiches der Gesellschaftswissenschaften über die unvergänglichen Verdienste von Staatsführern um die Entwicklung der Nationalsprache statt. Daran nahmen die Funktionäre, Lehrer, Forscher, Journalisten und Redakteure im betreffenden Bereich teil. Auf dem Seminar wurden Dissertationen über die Aktivitäten von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un dafür veröffentlicht, die eigene Sprache und Schrift der koreanischen Nation zu verteidigen und zu entwickeln und in der ganzen Gesellschaft die edle und zivilisierte Sprachkultur herrschen zu lassen.